Schau mein Briefkasten nach, um dort nichts zu finden. Ich geh die Treppe weiter hinauf, um mich weiter zu chinden. Die Tür wird aufgemacht und innen wieder zugekracht. Zieh mich aus und geh zur Kühle und schnapp mir ein kühles Pilz. Dann wird erstmal richtig schön die Klampfe ausgepackt. Licht ausgemacht, inspiriert von der Nacht. Seite gerissen, voll beschissen, das hat gekracht, ich werde sie vermissen. Vermissen werde ich die Seite. Was kann ich jetzt noch nur tun? Ich schaue durch mein Zimmer und sehe nichts Sinnvolles. Ja, was mache ich nun? Da sehe ich den Plazy Player auf meinem Tisch liegen. Ich denke, damit kann man bestimmt ganz schnell meine Langeweile besiegen. Ich schmeiß einfach mal Call of Duty in meine Playsy rein. So kann ich nicht über die gerissene Seite motzen, denn ich bin voll beschäftigt mit CPU-Bots wegrotzen. Keine Lust mehr, ich geh jetzt ratzen.